Vertreter der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit bleiben weiterhin unbeeindruckt. Auch die dritte Visite der Venedig-Kommission so die allgemeine Feststellung, werde an ihrem Vorhaben, die Demokratie in Polen zu reformieren, wenig ändern. Zumal das Gremium des Europarates, meint Parteivorsitzender Jarosław Kaczynski, von tatsächlich in Polen herrschenden Rechtsverhältnissen schlicht keine Ahnung habe. Der Besuch der Venedig-Kommission hat keine Bedeutung. Ihr Mangel an Objektivität und vor allem völliges Ignorieren des polnischen Rechtssystems lassen mich diese Kommission mit sehr großer Distanz betrachten. Eine denkbar abfällige Stellungnahme. Dabei war es die Regierungspartei selbst, die das höchste juristische Gremium des Europarates im vergangenen Jahr nach Polen eingeladen hat. Damals allerdings in der festen Überzeugung, für ihre international umstrittenen Maßnahmen von der Venedig-Kommission grünes Licht zu bekommen. Es kam indes ganz anders. Und genau das, sagt Grzegorz Furgo von der liberalen Oppositionspartei Nowoczesna, ärgere im Nachhinein die Nationalkonservativen. Der Chef der Regierungspartei scheint die Begriffe Recht und Gerechtigkeit nicht in ihrem eigentlichen Sinn akzeptieren zu wollen. Die dritte Macht im Staat, das Justizwesen also, ist für ihn schädlich. Hier muss daher alles so sein, wie es sich der kleine Diktator wünscht. Leider. Der Konflikt, so die Befürchtung in Oppositionskreisen, könnte bald an Schärfe zunehmen. Bestes Beispiel dafür sei der Versuch des Justizministers, den Vorsitzenden des Verfassungsgerichts einzuschüchtern, indem gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Besorgt zeigen sich Regierungskritiker außerdem über die Äußerung von Jarosław Kaczynski, wonach der oberste polnische Gerichtshof endlich unter Kontrolle gebracht werden müsste. Der oberste Gerichtshof spielt seit der politischen Wende bis heute eine sehr üble Rolle. Die Rolle des Hüters alter Seilschaften. Der oberste Gerichtshof kann nicht eine Institution sein, die der gesellschaftlichen Kontrolle entzogen ist. Dasselbe gilt für das Verfassungsgericht. Eine äußerst gefährliche Rhetorik, meint der ehemalige Vorsitzende des Verfassungsgerichts Andrzej Zoll. Schließlich gäbe es genügend Beispiele, wohin eine wie auch immer geartete Volksgerichtsbarkeit führen könnte. Im Gerichtswesen gibt es unterschiedliche Instanzen und damit eine entsprechende Kontrolle. Im Gericht entscheidet das Recht und nicht die Wählermehrheit. Jarosław Kaczynski sieht es offenbar ganz anders. Sein Ziel lautet, das Gerichtswesen der Regierungspartei unterzuordnen und damit langfristig die Gewaltenteilung in Polen aufzuheben. Ob Juristen der Venedig-Kommission daran etwas ändern können, bleibt mehr als fraglich.